Das zweite Konfliktfeld zwischen Menschen und Nichtmenschen wird nicht selten als Konsequenz aus dem Geschilderten angesehen. Krankheiten, Schmerz, aber auch schwere Geburt, unerwarteter Tod oder Unheil wie ausbleibendes Wild oder ein schwerer Winter sind in der animistischen Vorstellungswelt stets das Werk von Akteuren. Die Vorstellung, dass es die durch eine nicht respektable Jagd zornig gestimmten Seelen der nichtmenschlichen Personen sind, die sich mit Krankheiten oder anderem Leid rächen, leuchtete intuitiv ein. Insofern erfordert Heilung die Kommunikation und Interaktion mit anderen Wesen. Sie geht mit der nötigen Informationsbeschaffung einher, was die Misere heraufbeschworen hat, mit dem Identifizieren der dahinterstehenden Motive und Kränkungen, der Feststellung der Schuld, dem Besänftigen und Verhandeln der Wiedergutmachung. Dazu befragen entsprechende Experten alle Naturwesen, derer sie habhaft werden können, wo sie Hilfe finden und welche Möglichkeiten es gibt, die krankmachenden, also rachsüchtigen Geister zu beschwichtigen. Da die Interaktionsmöglichkeiten sehr verschieden sind, Bäume oder Pflanzen artikulieren sich selten allzu verständlich, ist höchste Kreativität gefragt. In den Konfliktfeldern zwischen Menschen und Nichtmenschen, von denen das Überleben aller abhing, bündeln sich eine Vielzahl von Aktivitäten. Es bilden sich Instanzen und Praktiken aus, die mit entsprechend begabten Spezialisten einhergehen. Höchste soziale Kompetenz ist gefragt, auch in den Verhandlungen mit den anderen Wesen. Wenn die alle das gleiche Innere, die gleiche Interiorität teilen und sich nur durch das Äußere, die Exteriorität unterscheiden, so Decolas Animismus-Definition, stellt der Gestaltwechsel, die äußere Metamorphose, den naheliegendsten Kommunikationsweg dar. Der Körper ist in animistischer Perspektive eben nur die Hülle. Er kann wie ein Kleid abgelegt und ein anderes übergestreift werden. Der Übergang vom Tier zum Menschen und vom Menschen zum Tier ist eine Konstante der animistischen Ontologien, sagt Decolas. Die Mythen sind voll entsprechender Geschichten, von Frosch- oder Schweinemenschen, von Menschen, die Bären oder Vögel werden. Auch hier. Einzelne Individuen sind besonders virtuose Gestaltwandler. Der Bequemlichkeit halber, so Decolas, könnte man diese Schamanen nennen.